Lektion 9, Text 3. Ein Arzt ist halt auch nur ein Mensch. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zu unserer Sendung Gesund sein, gesund bleiben. Unser heutiger Studiogast ist Professor Linkmann von der Taunusklinik. Er ist Spezialist für Herzkrankheiten. Guten Tag, Herr Professor Linkmann. Was können unsere Hörer denn tun, um keine Herzkrankheiten zu bekommen? Nun, auch hier gelten die Regeln für gesundes Leben im Allgemeinen. Zunächst einmal keinen Stress. Unbedingt Stress vermeiden. Im Beruf und auch in der Freizeit. Ist das nicht unmöglich? Ich meine, jeder Mensch hat doch manchmal Stress im Beruf oder auch zu Hause, in der Familie. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber wer viel arbeitet, muss auch oft eine Pause machen. Zu viel Stress ist gefährlich. Was ist denn so schlimm daran? Sehen Sie, mit dem Stress kommen ja meistens auch andere schlechte Angewohnheiten. Viele Menschen rauchen dann sehr viel. Natürlich sollen sie überhaupt nicht rauchen. Rauchen ist immer schlecht für das Herz. Aber in komplizierten Situationen, bei Stress, rauchen viele Menschen mehr als sonst. Und sie trinken viel zu viel Kaffee. Besonders Leute, die im Büro arbeiten. Das ist nicht nur schlecht für das Herz, das ist auch schlecht für den Magen. Trinken Sie lieber mal einen Tee oder ein Mineralwasser, liebe Zuhörer. Ihre Gesundheit dankt es Ihnen. Und dann der Alkohol natürlich. Da dürfen Sie nur ganz wenig trinken und keinesfalls jeden Tag. Gibt es noch andere Tipps, die Sie unseren Hörern geben können? Ja, natürlich. Wichtig ist eine gesunde Ernährung. Viele Leute essen falsch und sind deshalb zu dick. Jedes Gramm zu viel heißt mehr Arbeit für das Herz. Essen Sie wenig Fleisch, schon gar kein Schweinefleisch, das ist zu fett. Und essen Sie viel Salat und Gemüse, das hält Sie gesund. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, vorsichtig leben ist die Devise. Keine Zigaretten, keinen Alkohol, keinen Kaffee und keine Pommes frites. Ist das so richtig, Herr Professor? So kann man es sagen, ja. Gesund bleiben, das heißt aber auch sich bewegen, Sport treiben. Gehen Sie öfter mal spazieren, nehmen Sie nicht das Auto, laufen Sie oder fahren Sie Rad, schwimmen Sie und machen Sie Skilanglauf im Winter, da bleibt das Herz gesund. Aber machen Sie auch nicht zu viel, das ist auch schlecht. Dann haben Sie wieder Stress und der ist ja ungesund. Am besten fragen Sie Ihren Arzt. Welchen Sport machen Sie denn, Herr Professor Linkmann? Nun, wissen Sie, ich leite ein großes Krankenhaus und habe nur sehr wenig Zeit. Ach so, da haben Sie aber sicher viel Stress. Nun ja, das lässt sich leider nicht immer vermeiden. Und wie steht es mit dem Rauchen und dem Alkohol? Ja, wissen Sie, ein Arzt ist halt auch nur ein Mensch.